1. Nachdem die Bundeslade des Herrn 7 Monate lang im Gebiet der Philister geblieben war, such den dies nach einer dauerhaften Losung. 2. Die Philister riefen ihr Priester und Warsager zusammen, zu klaren, auf Welsh Weise sie die Leiden ihren ursprünglichen Ort zurückbringen sollten. 3. Die Berater erklärten, dass die Leid nicht one Entschädigung zurückgeschickt werden dürf, sondern ein Sungeschenk erforderlich sei, Heilung und Erkenntnis über die Ursache ihrer Leiden zu erlangen. 4. Auf die Frage nach der Art des Geschenks antworteten sie, dass 5 Goldin Bullen und 5 Goldin Mohrs angefertigt werden sollten, entsprechend der Anzahl der philisterischen Fürsten. 5. Sie sollten Bilder der Plagen herstellen, dem Gott Israels die Ehre zu geben, in der Hoffnung, dass seinen Druck auf das Volk, ihr Götter und der Land verringern wird. 6. Die Berater warnten darüber, dass her zu verschließen, wie die Ägypter und der Pharao taten, die Israeliten erst nach schweren Plagen sehen ließen. 7. Ze vorbereitung solti ein neuer Wagen gebort und zwei Sorgent kuhe, die noch nie ein Jock getrigen hatten, darüber gespannt werden, warend man ihr Kalber Zurichlius. 8. Die Leid des Herrn solti auf den Wagen gestellt werden, warend die goldenen Sungeschenk in einem separaten Kasten den Ben platziert werden mussten. 9. Wenn die Kuhe von selbst den Weg nach Betzkins einschlugen, wer bewiesen, dass Gott das Unheil gesandt hat, andenfalls wer es als bloße Zufall zu betrachten. 10. Die Männer setzten diesen Plan spanten zwei Sorgent Kuhe vor den Wagen und behielten deren Kalber im Stall Zurück. 11. Anschließend platzierten sie die Bundeslade sowie den Kasten mit den goldenen Mosen und den Bilden der Geschwulste auf dem Wagen. 12. One Abzuwagen, liefen die Kuhe brullen direkt auf der Straße nach Betzkins, warin die Fürsten der Philister ihnen bis zur Grenze folgten. 13. Die Bewohner von Betzkins, die gerade im Tal ways en Unterton, blickten auf und empfanden groß Freude über die Ankunft der Bundeslade. 14. Der Wagen hielt auf dem Feld eins Manes Namens Joeren einem großen Steinen, woraufhin das Volk das Holz des Wagen spultet und die Kuhe als Brandopfer darbracht. 15. Die Leviten hoben die Leiden den Kasten mit den goldenen Gegenstanden Herabund stelten sie auf den Stein, warin die Bevölkerung weitere Opfer darbracht. 16. Nachdem die 5 Fürsten der Philister dies beobachtet hatten, kehrten sie noch im selben Tag nach ihren Zurück. 17. Die goldenen Bullen, die als Sungeschenk für den Herrn dienten, repräsentierten Jewels ein der philisterischen Stadt Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gat und Ekron. 18. Auch die Anzahl der goldenen Mohrs entsprach allen Städten und Dörfern der Philister, der Großstein auf Joshua's Feld dient bis Hutals Zunis Diocese Arenuses. 19. Gott bestraft jedoch einige Männer von Betzkins, weil sie unerlaubt in die Leid geschau hatten, was zu einer großen Trauer unter dem Volk führte. 20. Die verängstigten Bewohner fragten sich, wovor diesem Heiligen Gott bestehen kann und wohin die Leid als Nachstes gebracht werden sollte. 21. Schließlich sandten sie Boten nach Kirjat Jearim, die dortigen Einwohner zu bitten, die zurückgekehrt Bundeslade zu sich zu holen.